Hi. I want L-O-V-E, love you. I want K-I-S-S, kiss you. I want L-O-V-E, love you. I want K-I-S-S, kiss you. I want L-O-V-E, love you. I want K-I-S-S, kiss you. I want L-O-V-E. Hallo zur neuen Reise ins Elektroland. Ja, hier ist Omakans, das wunderbare Welt der elektronischen Musik. Hier ist Amo Omakans. I love you. I want K-I-S-S, kiss you. I want L-O-V-E, love you. I want K-I-S-S, kiss you. Ich sage erstmal herzlich willkommen zu Romakanskis wundervoller Welt der elektronischen Musik. Mein Name ist Kamo Romakanski. Wir haben heute ein wenig technische Probleme, denn was heißt Probleme? Naja, never change the running system. Ich bin gerade dabei, den neuen Sam Broadcaster auszuprobieren. Und das kann ein wenig hier und da hängen. Aber ich glaube, wir werden das wie immer hinbekommen. Verstehen könnt. I do love you, my pretty baby. Yeah. do love you. DJ DSL. Check 'em out. Check 'em out. DSL. You. DJ DSL. Check 'em out. You. Hey, yeah, yeah. Hey, baby. You. Come and go. Come and go. DJ DSL, take you to heaven, all the way to the stars. You. I do love you. DSL.

took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me. Oliver Koletsky mit Hypnotize. Und danach kommt DJ Hell, The Angst. Ja, ich bitte erstmal schon mal die ganzen technischen Probleme zu entschuldigen. Es ist halt einfach so, dass ich den Zen-Broadcaster neu ausprobiere. Ich denke, bis zur nächsten Sendung haben wir das alles hingekriegt, aber ich ziehe das jetzt einfach durch. Ja, was soll's. Against the Angst, DJ Hell. Thank you. technische Probleme heute hier, aber ich glaube, die Sendung wird ganz gut rüberkommen, letztendlich. Wir arbeiten daran, Never Change Your Running System. Jetzt mit dem neuen. Bitte entschuldigt, dass das da ein wenig Schwierigkeiten auftauchen. Wie gesagt, nächste Woche habe ich dann schon einiges dazugelernt und dann wird es bestimmt besser. Danach geht es weiter mit Gotan Project, Santa Maria. Ja, und wir machen noch weiter. Eine Stunde und 10 Minuten reicht ins Elektroland. Liegen noch vor uns. Mal schauen, was uns dann noch einfällt. Mi ronca di amor Este tan tan para vos, para vos, para vos. Zu finden, normal ist 60. scenes wa kwenye movie. Hips like it has a feature na jeans, but she's stupid. Sasa wezi hata kufufil wa good giver. Walo nata nake sex appeal wa tenga feather. Wa convince marafiki zake wapate kuwe kwa hili wapate sifa street. Wa sikosa basi watacheku. Hawakuwa real do manu jinga. Walimbiaza japuku walikuwa mdaifu alihinga. Kwa mara ya kwanza wakamwambia ye ni mzuri, so she deserve the best. Ya mwani alina shuri wa scandal reflected. Dexter alona kona disrespected. Guess what? Yamasa comes a pig with my sidekick. Chumbezu akashikwa kichwa na binti wa Masaki. Walo mseta ajue kenili demu wa mwanshi. Kisha tamteka kifikra wawu yeye afata. Mshikaji wawu awe nao maumi yao asiaji. Waweze kupige bao pale mabosu wa kitaji. Nathani alisahau pesa wezi yuna mabenzi. Woto walo tangaza dao mipango yao ni kufanya ushezi. Kumtumia na kumwacha sababu kwa naya awezi. Das Leben ist ein Spiel, das tödlich endet. Manchmal hat es ein schönes Ende. Es trifft nicht nur die bösen Menschen, es trifft alle, weil es tödlich endet. Das Leben ist ein Spiel, das tödlich endet. Manchmal hat es ein schönes Ende. Es trifft nicht nur die bösen Menschen, es trifft alle, weil es tödlich endet. Das Leben ist ein Spiel, das tödlich endet. Manchmal hat es ein schönes Ende. Es trifft nicht nur die bösen Menschen, es trifft alle, weil es tödlich endet. Das Leben ist ein Spiel, das tödlich endet. Manchmal hat es ein schönes Ende. Es trifft nicht nur die bösen Menschen, es trifft alle, weil es tödlich endet. Es ist nicht leicht, aber es wird auch nicht leichter werden. Auch wenn du manchmal denkst, besser wäre es gleich zu sterben. Es ist nicht leicht, es ist nicht leicht. Doch es geht weiter, bis es reicht. Es ist nicht leicht, aber es wird auch nicht leichter werden. Auch wenn du manchmal denkst, besser wäre es gleich zu sterben. Es ist nicht leicht, es ist nicht leicht. Doch es geht weiter, bis es reicht. Es ist nicht leicht, aber es wird auch nicht leichter werden. Auch wenn du manchmal denkst, besser wäre es gleich zu sterben. Es ist nicht leicht, es ist nicht leicht. Doch es geht weiter, bis es reicht. Es ist nicht leicht, aber es wird auch nicht leichter werden. Auch wenn du manchmal denkst, besser wäre es gleich zu sterben. Es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, doch es geht weiter, bis es reicht. Sind aus dem Häuschen und still. Bei euch ist es mucksmäuschen still. Bei uns wird es laut, jetzt wird aufgedreht. Titten hoch, Hände raus, muss sein, wenn wir saufen gehen. Alle sind aus dem Häuschen und still. Bei euch ist es mucksmäuschen still. Bei uns wird es laut, jetzt wird aufgedreht. Wir fahren Taxi, ihr könnt ja nach Hause gehen. Ab in Club mit dem Weedy Weedy, roll it up, light it up, smoke it up. Eenie Meenie, mach mal Masi und mal Terry bei miesem Wetter. Rauch steigt auf, denn wir sind deine Lieblingsrapper. Verholt die Drinks, Harry, Schnick, Schnack, Schnuck. Denn wir sind im Klick-Klack-Club. Alle Tassen hoch, von wegen lass die Tassen fallen. Ich jonglier tausendmal mit links mit dem Agroball. Macht was kaputt und gib mir die Schuld. Ich war beim Bund, denn im Club sind nur Zivi-Bullen. Postet auf den Beat, Beat, Beat, Beat. Oh Gott, der Keys to my Sweep, Sweep. Lasst uns feiern mit Konfetti und Luftschlangen. Selbst mein Beatmungsgerät hält die Luft an. Harry und Materia mische immer 6 zu 1. Das ist die beste Zeit, GWZ for life. Alle sind aus dem Häuschen und still. Bei euch ist es mucksmäuschen still. Bei uns wird es laut, jetzt wird aufgedreht. Titten hoch, Hände raus, muss sein, wenn wir saufen gehen. Alle sind aus dem Häuschen und still. Bei euch ist es mucksmäuschen still. Bei uns wird es laut, jetzt wird aufgedreht. Wir fahren Taxi, ihr könnt ja nach Hause gehen. Jetzt wird's geselliger, hier kommt Harry und Materia. Renn rum im Club, wie wild ist der Forteria. Und markieren unser Revier. Ist auch voll einfach bei so viel Bier. Ich finde es irgendwie voll fett. Materias bester Kumpel sieht aus wie Jack Black. Sein grünen Freund kenn ich nur per Foto. Er sagt, hallo Harry, geh

Stunde, die wir gemeinsam verbringen wollen. Es ist heute nicht mein Tag, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe heute viel gearbeitet, meine Technik versagt. Trotz alledem möchte ich diese Sendung einfach durchziehen, denn das gehört einfach auch zu der Reise ins Elektroland. In the night, sail away, far away. It's with yesterday, it's true wisdom. You will conquer, you'll break away. Amalia, no, the baby, no. Amalia. Momentan hört ihr Miriam Makeba mit Amalia und danach geht es weiter mit einem meiner Lieblingslieder, die wir, glaube ich, bei der letzten Sendung auch schon gehört haben. One Day mit Wankelmut. Anschließend gibt es Moodstep mit Sunlight und danach kommt Parov Stela mit Matilda. Beste Sendung, aber was soll's? Ja, shit happens, sag ich mal ganz förmlich, unförmlich. that we could have known. Monday, baby, we should be old. Oh, baby, we should be old. Think of all the stories that we could have told. Monday, baby, we should be old. Oh, baby, we should be old. Think of all the stories that Yeah. Maria, tell me what's happened. What's the outcome of the battle? It has failed, sir. What do you mean? Failed. The Astro Striders launched from Pluto base have been completely destroyed in course of action, that sir. That means invasion is imminent. Yes, sir. We don't have time to assemble our ocean fleet now. Our only hope is the X Project. Contact our moon base. Yes, sir. Contact Dr. Barrett Moon Base. Yes, sir. Es ist der Tag der großen Fehler. Egal, jetzt geht es erstmal hier weiter mit Project und von Fresh X. Thank you. structure. Just call me at ya. We that you rock, we that you rock in the blue. We got structure, you better believe ya. Just call me at ya. Jump, bass, and different selection. You got structure. We got Georgia, we got the leader, what's coming at ya? Take you somewhere. Babylon Rising von Fresh Pendulum Facts. Und danach geht es weiter mit Zumba von Marcus Intellect. Rising Elektroland hier live auf Grenzfall Elektro at Laserstar Radio oder später als Podcast bei radio-talentfabrik.de oder im Archiv. Ihr könnt es auf jeden Fall immer wieder hören, wenn ihr wollt. Romakanskis wundervolle Welt der elektronischen Musik. Das ist die Musik, die ihr hören wollt. I want to meet you high. Black Zumba. Called Dread Warriors von Pendulum and Zapfall. Yeah. plezierен. Stelle möchte ich Leute grüßen. Und zwar fangen wir an bei Tony Latenz. Dann grüße ich ganz herzlich den Rio, den Herrn Kanzler. Auch herzliche Grüße an meine liebste Janine. Grüß sei mir auch, ja, der gute Erik. Oder der liebe Amadeus. Überhaupt möchte ich alle grüßen, die mich kennen, und ich danke euch, dass ihr immer wieder diese wunderbare Sendung hört. Let's get it on! Mein Bro London. Lasst euch alle gegrüßt sein. Es war schön oder ist schön, dass ihr immer wieder zuhört. Hier ist Roman Kanskis wundervolle Welt der elektronischen Musik. Eure Reise ins Elektroland. Danke radio-talentfabrik.de und überhaupt geh mal kacken. Special Gruß geht an den guten Harry. Danke für den schönen Abend, Tag am Samstag. Und ich grüße alle Kaiserslautern-Fans. Betze forever! Und niemals vergessen, Eisern Union. Wie gesagt, ich sehe die heutige Sendung eher als Testsendung an, denn Never Change the Running System. Aber es hat ja ganz gut geklappt. Irgendwas muss ich noch mit den Voices machen, denn das gefällt mir nicht so sehr. Ach, ich weiß nicht. Ich denke, einfach machen und shit happens. natürlich auch raus nach Friedrichshain, Klaus, Michel, Ronny und wie sie alle heißen. Ich mag euch, Tommy, all, auch Hassan, Grüße ans Esperanto. Olli nicht zu vergessen. Auch Uwe will genannt sein. Wer fällt mir noch ein? Das war's schon. Naja, wer jetzt nicht erwähnt wurde, Manuel zum Beispiel, nicht böse sein. Ich werde euch beim nächsten Mal grüßen. Mütze. Jetzt gerade nicht hier, aber der wird es bestimmt hören. Herzlich Grüße an dich und an all deine Familie und whatever. werden, ist da ehrlich. Sicherlich. Doch frage ich mich, warum nur ich? Wie steht es denn um die da oben? Loben ihre Strategie? Legen nun das aus? Lügen würden die Herren nie. Der Herr Direktor einer hiesigen Bank macht gerne arme Leute krank. Erst gibt er jedem einen Kredit, wenn er mehr Häuser Statistik gibt. Der will doch nur mein Geld. Scheinbar das Einzige, was zählt. Sie rufen, komm zu mir, hier kannst du sparen. An Kohle kann ich mir alles fahren. Doch was, wenn, ja wenn denn, die ganzen Notlichter brennen, die Kassen leer, ein Krieg muss her, also los zum Militär. Wir werden es schon sicher schaffen, verkaufen unsere alten Waffen und wenn dadurch ein Krieg entsteht, wir sehen, dass es uns besser geht. Wir sprechen dann von globaler Sicherheit, haben die Welt vom Terror befreit. Allen gezeigt, wo es lang geht. Wir werden sicher, dass es uns bald besser geht. Wir haben die Welt vom Terror befreit. Allen gezeigt, wo es lang geht. Wir sehen, dass es uns bald besser geht. Mal Ansichtssache. Welt, auch wenn sie uns nicht gefällt, wir wissen nun mal, sie ist unsere Welt. So ist die Welt, auch wenn es uns nicht gefällt, so ist sie nun mal, das ist unsere Welt. Von Mambaya Project Joy on Pass. Danach gibt es nochmal einen Mike Oldfield Song und zwar heißt der Hibernaculum. Anschließend Moya Brenner mit Oro. Danach Nani Jerusalem und als Outro Dönitz mit Blake. Yeah. Ich hoffe, dass ihr letztendlich doch noch eine gute Reise ins Elektroland hattet. War ein bisschen anfänglich schwierig. Wir hatten wirklich technische Probleme und das liegt einfach daran, dass ich ein neues Programm benutze. Aber ich glaube, mit einem gewissen, mit einer gewissen Übung werden wir das schon hinkriegen. Ne? Ja, doch. Ich verabschiede mich von euch. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr das runtergeladen habt. Ihr seid die Besten, die man sich wünschen kann als Fans. Das war eure dieswöchige Reise ins Elektroland. Roman Kanskis wundervolle Welt der elektronischen Musik verabschiedet sich hiermit. Es gibt noch zwei Songs und zwar hört ihr gerade Hibernaculum von Mike Oldfield. Danach gibt's noch Oro, Moya, Brennan. Danach noch zwei Songs und ich bin dann raus. Noch ganz kurz Grüße nach Lüneburg schicken, und zwar an Tatjana, an Zoe, meine Tochter, und nach München an die Oma von Zoe, und ja, an Silke. Silke möchte ich auch noch grüßen. Ansonsten gebe ich jetzt einfach ab, und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr noch weiterhören hier unter Grenzfall Elektro at Leicester Radio. Gute Musik ist dort Programm. Ja, das war's eigentlich von mir. Schön, dass wir diese Sendung hingekriegt haben. Auf Wiederhören. Stadt glänzt im Abendlicht, Zauber. von einem fast vergessenen Traum, der wahr werden wird für Jerusalem. Er erzählt von Freunden im fernen Jerusalem, dann sind Frieden und Glück zu Hause in Jerusalem. Without a toe, but a hand is necessary.